Samstag gemietet, hast du einen Aufplan? Heute für heute! Reden Stoff, Mann! Bevor wir die Beute aufteilen, müssen wir uns aufteilen, weil wir sonst auffallen. Bra. Mentalität, Vladimir Putin. Bra. Jacke von Hertha Berlin. Bra. Ich will jetzt endlich verdienen. Ich meine, ich und mein Team. Capita, Ferrari. Gangbang im Osten mit Melanie. Auf Pille und Drogen, ich mach Therapie. Hol den Hennessy. Alles System, Terror und Fame. Baller Cocaine, alles okay. Baller mit uns, die wir weg von uns stehen. Weil das, was sie leben, das keiner versteht. Keiner versteht. Weil seid ihr du Fufu, ja, richtig von Straße. Richtig von Straße. Weil du zitterst mit Kilos und Tapte. Kalas ist Tapte. Kapi bleib Babbo. Fick die deutsche Bahn, ich will ein Lambo. Bruder, mach dich auf Rambo. Sonst fallen Schüsse aus Auto. Hier ging's um Fame. Denkst du, dass der Bratan lügt? Ging's mir um Fame, Kolleg. Wer ist jetzt bei 3A5? Ja. Und wenn's ein Schläufer, wenn ich nix verdiene, dann fälsch ich Papiere für fette Kredite. Kreide, oh Kolleg, es geht um Kreide. Weiße Steine, große, kleine Kreide. Fahr im Siebner alleine, Beifahrerseite. 1 Kilo Kreide. Ach komm, rede nicht, du Pfeife. Ich mal auf dem Boden und du stehst in Kreide. Heide, ich schieß auf die Feinde. Ich spreche nicht, nein, ich spreche die Kreide. Steig in den Benz, Fluchtbahn glänzt. Para mit Cham, die Kundschaft die weg. Scheiß auf die Bank, Bunker ist weg. Umsatz ist weg in der untersten Welt. Suchtphase wächst durch zu hartes Flex. Ich hab Urheberrecht, beim Mutter-Effekt. Du statt Mutter kannst weg. Sturm macht den Check, es macht Boom aus Reflex. Die Kugeln sind echt. Es fließt Blut für Respekt. Kreuzberg, Babylon, Lucifer's Camp. 100 Cousins, 100% Bull, Zapf mein Netz. Doch die Nummer ist fresh. Twitter Beef von letzter Reihe. Wie kann man so sein? Treffpunkt vereinbaren und dann nicht erscheinen. Rumschwuchtelein. Alles im Schein. Reden von Ghetto, aber trau dich nicht rein. Jeder hat ein Rücken, aber keiner hat mehr Eier. Reden von der Straße, aber kaum kommt Designer. Jeder macht auf Highclass, putzen wie Weiber. Zu Hause wird geknielt, aber runter kommt keiner. Ihr versinkt so wie Treibsand. Wir ficken euer Image im Alleingang. Kreide, hoch und leck, es geht um Kreide. Weiße Steine, große, kleine Kreide.